Erster liebe Brüder, Gott hat euch gerufen. Schaut auf Jesus. Er ist unser Bote und Priester. Zweiter Jesus war Gott treu. Auch Moses war in Gottes Haus treu. Dritter Jesus ist wichtiger als Moses. Ein Bauherr ist wichtiger als das Haus. Vierter, jedes Haus hat einen Erbauer. Aber Gott hat alles gemacht. Fünfter, Moses war ein treuer Diener in Gottes Haus. Er sprach über die Zukunft. Sechster, Christus leitet das Haus als Sohn. Wir sind sein Haus. Wir bleiben mutig. Siebter, der Heilige Geist sagt, hört heute auf Gottes Stimme. Achter, seid nicht stur wie die Menschen früher. Sie waren in der Wüste gegen Gott. Neunter, eure Väter prüften mich dort. Sie sahen meine Taten 40 Jahre lang. Zehnter, ich war zornig auf sie. Sie dachten falsch. Sie kannten meine Wege nicht. Elfter, ich schwor in meinem Zorn, sie kommen nicht an meinen Ort der Ruhe. Zwölfter, passt auf, Brüder. Keiner soll ein böses Herz haben. Verlasst Gott nicht. Dreizehnter, helft euch gegenseitig jeden Tag. Keiner soll durch Sünde stur werden. Vierzehnter, wir gehören zu Christus. Aber wir müssen unseren Glauben bis zum Ende behalten. Fünfzehnter, es heißt, hört heute auf seine Stimme. Seid nicht stur wie früher. Sechzehnter, wer hörte Gott und war gegen ihn? Es waren die Menschen aus Ägypten. Siebzehnter, auf wen war Gott 40 Jahre lang zornig? Es waren die Menschen, die sündigten. Achtzehnter, wem versprach Gott keine Ruhe? Es waren die Menschen, die nicht gehorchten. Neunzehnter, wir sehen, sie konnten nicht hineingehen. Sie glaubten Gott nicht.